Warum Kolumbus Amerika entdecken konnte. Dass ein Land mächtiger und reicher wird als ein anderes, hängt also mit dem Klima zusammen. Auch mit den Schätzen, die sich in seinem Boden verbergen. Und es hängt davon ab, wie man vor den Zeiten der Auto- und Eisenbahnen von einem Teil des Landes in einen anderen kam. Lagen hohe Berge dazwischen, die man mühsam überwinden musste, dauerte es länger, bis sich wunderbare Erfindungen herumsprachen. Je dichter ein Gebiet besiedelt war und je schneller die Neuigkeiten durchgegeben werden konnten, desto rascher entwickelte es sich. Manchmal hing es aber auch davon ab, wie schnell Könige und Königinnen die Zeichen der Zeit begriffen. Eine einzige Entscheidung konnte weitreichende Folgen haben. So hatten die ersten drei Herrscher abgewinkt, als Kolumbus bei ihnen anfragte, ob sie ihm den Auftrag und das Geld zur Erforschung des Seewegs nach Indien geben wollten. Erst der vierte unter den Königen und Fürsten war bereit, ihm die Schiffe für seine Reise zu finanzieren. Also machte der Italiener Kolumbus sich im Auftrag der spanischen Krone auf den Weg und landete vor mehr als 500 Jahren in Amerika. Eine Entdeckung, die für Europa weitreichende Folgen hatte und Spanien zunächst einmal sehr reich machte. Später teilten die Spanier, Portugiesen, Engländer, Holländer, Franzosen, Belgier, Italiener, schließlich auch die Nordamerikaner und die Deutschen die Welt untereinander auf. Um ihre Eroberungen führten sie auch blutige Kriege gegeneinander. Sie überfielen andere Völker, übernahmen die Macht, versklavten die Menschen, ließen sie für sich arbeiten oder verschleppten sie in andere Weltregionen. Sie besetzten die besten Böden und bedienten sich bei den Schätzen des Landes. Dieses Vorgehen nennt man Kolonisation. Die Kolonisation und Einverleibung anderer Länder ist eine der Grundlagen des europäischen Reichtums. Der Reichtum hielt bei den einzelnen Nationen unterschiedlich lange vor. Man fragt sich sogar, ob diese Art des plötzlichen Wirtschaftswunders dem einen oder anderen Land nicht auch geschadet hat. Für die Kolonien war die Unterwerfung auf jeden Fall prägend. Die meisten der früheren Kolonialgebiete gehören auch heute noch zum armen Teil der Welt. Mittlerweile haben sich fast alle Kolonien die Unabhängigkeit vom Mutterland erkämpft oder die Kolonialherren sind sogar freiwillig wieder abgezogen. Also alles wieder in Butter? So einfach ist es nicht. Die Kolonialzeiten sind zwar vorbei, aber viele Probleme sind geblieben und neue hinzugekommen.